Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 28. Also sagte Jesus, wenn ihr den Menschensohn am Kreuz erhöht habt, werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was der Vater mich gelehrt hat. Gott segne dieses Wort. Ich bin. In diesem Bibeltext hier lernen wir mehr über die, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, ich bin. Und was hier passiert, ist eben, dass Jesus eine Warnung ausspricht, ja, an die Menschen, an Leute, die nicht an ihn glauben, also ungläubig sind. Und er mahnt sie eben das und sagt ihnen, dass er eben als Menschensohn, er selber am Kreuz dann gekreuzigt wird, sterben wird, aber eben auch wieder auferstehen wird. Und das meint er damit, dass was werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Ja? Die Wiederauferstehung von Jesus Christus hat eben jedes Wort von Jesus Christus bestätigt. Und im Johannesevangelium lernen wir mehr über die Ich Bin-Aussagen. Wenn Jesus Christus sagt, ich bin, dann ist das eben dass er sagt, als dass er eben der Messias ist, der Heiland. Ja, das ist also sein gottgegebenes Privileg sozusagen. Und all diese Feststellungen sind eben bestätigt worden durch eben seine Wiederauferstehung am dritten Tag nach seinem Tod und seiner Kreuzigung. Ja. Und Johannes hat eben verschiedene Ich Bin-Aussagen von Jesus Christus dargestellt. Und ein ganz wichtiger hier ist eben, im Johannesevangelium auch zu finden, Kapitel 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Gott segne dieses Wort. Das ist eben die absolute Wahrheit, die wir nur in und durch Jesus Christus finden und haben und die bestätigt worden ist durch die Wiederauferstehung von Jesus Christus. Und das ist wichtig zu verstehen, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, als Gott im Fleische und wieder auferstanden ist am dritten Tag und lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Und dass wir ihn, ja, dass wir als reuige Sünder zu ihm kommen und in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für all diese Wahrheiten, die du uns gibst, die Ich-Bin-Aussagen im Johannesevangelium und dass wir zu dir kommen als reuige Sünder und uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen, tagtäglich aufs Neue. Du bist das Wort, du hast uns das Wort gegeben, die Bibel, und wir danken dir dafür und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.